Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 4. Die Schirmherren. Diese Herren, so verschoben sie auch waren, vermochten tatsächlich die Bearbeitung des Prozesses ihres Günstlings erheblich zu beschleunigen und bestenfalls sogar dessen Ausgang aufs Positivste zu beeinflussen. Erzählungen zufolge gestaltete es sich nur äußerst schwierig, einen Termin bei diesen Lichtgestalten und Fürsprechern zu erwirken. Und selbst wenn einmal tatsächlich ein solcher Termin zustande gekommen sein mochte, wären diese Herren äußerst schwierige Zeitgenossen, ständig übermüdet, wählerisch und empfindlich. Ein falsches Wort des Angeklagten konnte fatale Auswirkungen haben und das gesamte Vorhaben zum Scheitern verurteilen. Genauso oft kam es jedoch vor, dass obwohl das Gespräch mit den Herren bezüglich deren Fürsprache bei den obersten Prozessrichtern gut verlaufen ist, anschließend aber Monate und nicht selten auch Jahre lang kein Wort mehr von ihnen zum Beginn des eigentlichen Prozesses zu vernehmen war. Für viele Angeklagte war die Bezahlung der Fürsprecher ein äußerst kostspieliges Unterfangen. Bei den allerersten Prozessen wurde gesagt, dass sich die Höhe der Bezahlung jener Fürsprecher natürlich nach der Schwere des Deliktes seines Klienten richten müsse. Da ja bekanntlich jedes Delikt aufgrund der involvierten Reisenden etwas anders zu bewerten sei, ändere sich auch das finale Entgelt des Patrons. Das wurde mit dem einfachen Vergleich argumentiert, dass ja auch nie dieselbe Anzahl an Reisenden im selben Abteil fuhr wie am Tag zuvor, geschweige denn dieselben Personen. Manch Reisendem, der jedoch ganz offensichtlich nur aus Versehen gegen eine Regel der Bahngesellschaft verstieß, wie des Öfteren es zum Beispiel Höflichkeitsfehler waren, leichte verbale Ausrutscher, angespannter Reisender bei korrekter Unterredung mit dem Schaffnergehilfen, konnten Ursache eines großen Unglücks sein. Jenen unglücklichen Gesellen nämlich wurde teilweise ein überdurchschnittlich langwieriger Prozess angehängt. Andere Personen hingegen, die wohl über Protektion verfügten, wurde so manch schwerwiegender Fauxpas nach einer offiziellen Entschuldigung beim Sekretariat der Institution für Reisen auf Schienen ohne weiteres erlassen. Ironischerweise sind jedoch gerade eben solche Behördenwege ein Hauptgrund eines so manchen Reise. Ende des 4. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Musik.